Kim Ok-hwa, Mitglied des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fongs, traf am 7. Juni mit einer Maschine in Pyongyang ein.